Der Homo Cameleopard. Chacun a ses vertus crébillon. Xerxes. Antiochos Epiphanes gilt ganz allgemein als der Gug des Propheten Hesekiel. Dieser Ehrentitel gebührte jedoch eher dem Kambyses, Sohn des Kyros. Auch hat der Charakter des syrischen Monarchen wahrhaftig keine zusätzliche Ausschmückung nötig. Seine Thronbesteigung oder vielmehr seine widerrechtliche Machtergreifung 171 Jahre vor Christi Geburt, sein Versuch, den Tempel der Diana von Ephesus zu plündern, seine unversöhnliche Feindschaft gegen die Juden, seine Schändung des Allerheiligsten und sein kläglicher Tod in Tabar nach einer tumultuarischen Regierungszeit von 11 Jahren, das sind Tatbestände, die ins Auge fallen und deshalb von den Geschichtsschreibern seiner Zeit häufiger beachtet wurden als die ruchlosen, feigen, grausamen, absurden und überspannten Taten, welche die Gesamtsumme seines persönlichen Lebens und Rufes ausmachen. Nehmen wir einmal an, geneigter Leser, wir befinden uns jetzt im Jahre der Welt 3830. Und versetzen wir uns im Geist ein paar Minuten lang in jene groteskeste Wohnstadt des Menschengeschlechts, die merkwürdige Stadt Antiochia. Freilich gab es in Syrien und anderen Ländern noch 16 weitere Städte dieses Namens, neben der einen, auf die ich hier ausführlich eingehen will. Unsere Stadt aber ist die, welche unter dem Namen Antiochia Epidaphne bekannt war, so genannt wegen der Nähe zu dem kleinen Flecken Daphne, wo ein dieser Gottheit geweihter Tempel stand. Die Stadt wurde, wenn dies auch ziemlich umstritten ist, von Seleukos Nikator, dem ersten König des Landes nach Alexander dem Großen, erbaut zum Andenken an seinen Vater Antiochos und wurde sogleich die Residenz der syrischen Monarchie. In der Blütezeit des Römischen Reichs war sie der ständige Sitz des Statthalters der östlichen Provinzen und viele Kaiser aus der Königin der Städte, unter denen im Besonderen Verus und Valens genannt seien, verbrachten hier den größeren Teil ihrer Regierungszeit. Aber ich merke, dass wir schon in der Stadt selbst angekommen sind. Steigen wir diesen Festungswall hinan und richten wir unseren Blick auf die Stadt und das umliegende Land. Welch breiter und reißender Fluss ist das, der sich mit unzähligen Wasserfällen seinen Weg bahnt durch die bergige Wildnis erst und endlich durch die Wildnis der Bauten? Das ist der Orontes. Und er ist das einzige Gewässer in der Nähe, mit Ausnahme des Mittelmeeres, das sich wie ein heller Spiegel etwa 12 Meilen entfernt südwärts dehnt. Jeder hat das Mittelmeer gesehen, aber glauben Sie mir, nur wenige sind es, die auch nur einen Blick auf Antiochia geworfen haben. Mit wenige meine ich wenige, die wie Sie und ich zugleich die Vorteile einer neuzeitlichen Erziehung genossen haben. Lassen Sie deshalb ab von der Betrachtung jenes Meeres und schenken Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Gewirr von Häusern, die da unter uns liegen. Sie werden sich erinnern, dass wir uns jetzt im Jahre der Welt 3830 befinden. Wäre es später? Wäre es beispielsweise das Jahr unseres Herrn 1845? So bliebe uns dieser außerordentliche Anblick versagt. Im 19. Jahrhundert ist Antiochia, das heißt, es wird dahin kommen, in einem beklagenswerten Zustand des Verfalls. Durch 3 aufeinanderfolgende Erdbeben in 3 verschiedenen Epochen wird es um diese Zeit völlig zerstört sein. Ja, die Wahrheit zu gestehen, das bisschen von seinem früheren Selbst, das dann vielleicht noch übrig sein mag, wird in einem so desolaten und baufälligen Zustand sein, dass der Patriarch seine Residenz nach Damaskus verlegt haben wird. Das ist recht. Ich sehe, Sie folgen meinem Rat und nutzen Ihre Zeit aufs Beste, indem Sie den erwähnten Schauplatz besichtigen und Ihre Augen weiden mit den Denkmälern und berühmten Dingen, so diese Stadt besitzt. Verzeihen Sie, ich hatte vergessen, dass Shakespeare in den nächsten 1750 Jahren noch nicht florieren wird. Aber bin ich nicht durch den Anblick Epidaphnes gerechtfertigt, wenn ich es grotesk nenne? Es ist gut befestigt und in dieser Hinsicht Natur und Kunst gleichermaßen zu Dank verpflichtet. Sehr richtig. Und die zahlreichen Tempel, prächtig und erhaben, können sich mit den berühmtesten der Antike wohl messen. Alles dies muss ich zugeben. Andererseits gibt es da unendlich viele Lehmhütten und abscheuliche Elendsquartiere. Nicht zu übersehen ist die Fülle von Unrat in jeder Gosse. Und wären nicht die übermächtigen Duftschwaden götzendienerischen Räucherwerks, so wären wir ohne Zweifel einem ganz widerwärtigen Gestank ausgesetzt. Haben Sie je derart beklemmend enge Straßen gesehen oder so erstaunlich hohe Häuser? Welch Dunkel werfen ihre Schatten auf den Erdboden. Es ist gut, dass man die schwingenden Lampen in jenen endlosen Kolonnaden den ganzen Tag brennen lässt, sonst hätten wir die Finsternis Ägyptens in der Zeit seiner Heimsuchung. Es ist wirklich ein merkwürdiger Ort. Was hat das eigentümliche Gebäude dort drüben wohl zu bedeuten? Schauen Sie, es überragt alle anderen und liegt östlich des Bauwerks, das ich für den Königspalast halte. Das ist der neue Tempel der Sonne, die in Syrien unter dem Namen Elagabal verehrt wird. Künftig wird ein sehr bekannter römischer Kaiser diesen Kult in Rom einführen und seinen Beinamen daraus ableiten, Heliogabalus. Gewiss würden Sie gern einen Blick auf die Gottheit des Tempels werfen. Sie brauchen nicht zum Himmel aufzuschauen. Dort ist Ihre Herrlichkeit die Sonne nicht, wenigstens nicht die von den Syrern verehrte. Diese Gottheit befindet sich im Innern des Bauwerks dort drüben. Sie wird in der Gestalt einer großen Steinsäule angebetet, die oben in einem Kegel oder einer Pyramide endet, womit das Feuer versinnbildlicht wird. Horch, sieh da! Wer nur mögen jene lächerlichen Wesen sein, halbnackt, die Gesichter bemalt, die sich da schreiend und gestikulierend gegen den Pöbel wenden? Einige wenige sind Marktschreier. Andere gehören eigentlich zur Kaste der Philosophen. Der größte Teil jedoch, vornehmlich diejenigen, die das Volk mit Knüppeln bearbeiten, sind die führenden Höflinge des Palastes, die pflichtschuldigst irgendeine löbliche Laune des Königs in die Tat umsetzen. Aber was haben wir denn hier? Himmel, die Stadt wimmelt ja von wilden Tieren. Welch fürchterlicher Anblick, welche gefährliche Sensation. Fürchterlich, wenn es Ihnen beliebt, aber nicht im geringsten gefährlich. Jedes Tier, wenn Sie sich bemühen, aufmerksam hinzuschauen, folgt seinem Herrn ganz ruhig auf dem Fuße. Einige wenige freilich werden an einem Strick geführt, den sie um den Hals tragen, aber dies sind vornehmlich kleinere oder scheue Tiere. Löwe, Tiger und Leopard bewegen sich völlig frei. Ganz mühelos sind sie für ihren gegenwärtigen Beruf ausgebildet worden und dienen ihrem jeweiligen Besitzer in ihrer Eigenschaft als Valet de Chambre. Allerdings kommt es vor, dass die Natur ihren missachteten Herrschaftsanspruch geltend macht. Aber schließlich sind ein aufgefressener Krieger oder das Reißen eines heiligen Stiers so geringfügige Begebenheiten, dass sie in Epidaphne kaum auch nur erwähnt werden. Doch welch seltsames Getümmel höre ich da. Sicher ist dies selbst für Antiochia ein lautes Getöse. Es deutet auf einen Aufruhr von seltener Wichtigkeit. Ja, ganz zweifellos. Der König hat irgendein ungewöhnliches Spektakel befohlen. Einen Gladiatorenschaukampf im Hippodrom oder vielleicht das Massakrieren der skythischen Gefangenen oder den Brand seines neuen Palastes oder das Niederreißen eines stattlichen Tempels oder gar ein Freudenfeuer aus ein paar Juden. Der Lärm schwillt an, brüllendes Gelächter gellt zum Himmel. Die Luft wird durchschrillt von Blasinstrumenten und ist gräulich zerrissen von dem lauten Geschrei aus Millionen Kehlen. Steigen wir doch spaßeshalber einmal hinunter und sehen wir, was da vor sich geht. Hier entlang. Geben Sie Acht. Da sind wir auch schon in der Hauptstraße, Straße des Timarchos geheißen. Das Meer von Menschen nimmt diesen Weg und wir werden Mühe haben, gegen die Flut anzukämpfen. Sie strömen durch die Gasse des Herakleides, die geradewegs vom Palast ausgeht. Deshalb ist höchstwahrscheinlich der König unter der entfesselten Menge. Ja, ich höre die Rufe des Herolds, der in der pomphaften Ausdrucksweise des Orients sein Kommen verkündet. Wir werden flüchtig seiner ansichtig werden, wenn er am Tempel des Asima vorüberkommt. Verbergen wir uns doch in der Vorhalle des Heiligtums. Er wird gleich hier sein. Lassen Sie uns inzwischen dieses Bildwerk betrachten. Was das ist? Oh, das ist der Gott Asima in höchst eigener Person. Sie bemerken jedoch, dass er weder Lamm noch Ziege noch Satyr ist. Noch hat er viel Ähnlichkeit mit dem Pan der Arkadier. Und doch sind all diese Erscheinungsformen dem Asima der Syrer zuerkannt worden. Ich bitte um Verzeihung, die Gelehrten künftiger Zeiten werden sie ihm zuerkennen. Setzen Sie Ihre Brille auf und sagen Sie mir, was Sie sehen. Was ist das? Gerechter Gott, das ist ja ein Affe. Richtig, ein Pavian. Aber nichtsdestoweniger eine Gottheit. Sein Name ist eine Ableitung des griechischen Simia. Welch große Narren sind doch Altertumsforscher. Doch schauen Sie, dort drüben rast ein zerlumpter kleiner Bub umher. Wo will er hin? Was brüllt er herum? Was sagt er? Oh, er sagt, dass im Triumph der König kommt, dass er in Pomp und Pracht gekleidet ist, dass er soeben erst mit eigener Hand 1000 gefesselte israelitische Gefangene getötet hat. Für diese Heldentat hebt ihn das Lumpenbalg in den Himmel. Horchen Sie, hier kommt ein Haufe ganz ähnlichen Schlages. Sie haben eine lateinische Hymne auf die Kühnheit des Königs verfasst und singen sie, während sie dahin ziehen. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, decolavimus unus homo, mille, mille, mille, mille, decolavimus, mille, mille, mille, vivat qui mille, mille occidit, tantum vini habet nemo, quantum sanguinis effudit. Was man etwa so wiedergeben könnte. Tausend, tausend, tausend, tausend, tausend, tausend hat erschlagen ein einziger Held. Tausend, tausend, tausend, tausend singt es wieder und wieder der Welt. Oha, singt die Weise dem König zum Preise, der 1000 Gemetzel zu fein. Oha, rühmt den Mut, ganze Fässer voll Blut gab er uns rot wie Glut, mehr Blut als ganz Syriens Wein. Hören Sie den Trompetentusch? Wahrlich, der König kommt. Schauen Sie nur, die Leute sind ganz starr vor Bewunderung und heben ihre Augen ehrfürchtig auf gen Himmel. Er naht, er kommt, er ist da. Wer? Wo? Der König? Ich sehe ihn nicht, kann ihn durchaus nicht erblicken. Dann müssen Sie blind sein. Gut möglich. Noch immer sehe ich nichts weiter als einen tobenden Haufen von Idioten und Tollen, die ganz davon besessen sind, sich vor einem riesenhaften Kameleoparden in den Staub zu werfen, nur darauf erpicht, von den Hufen des Tiers einen Kuss zu erhaschen. Schauen Sie nur, die Bestie hat mit gutem Recht einen aus dem Pöbelhaufen niedergetreten. Und noch einen, und noch einen, und wieder einen. Es ist einfach bewundernswert, welch trefflichen Gebrauch das Tier von seinen Hufen macht. Pöbelhaufen, was Sie nicht sagen. Nun, dies sind die elenden und freien Bürger von Epidaphne. Bestie, sagten Sie? Geben Sie Acht, dass Sie nicht belauscht werden. Bemerken Sie denn nicht, dass das Tier das Gesicht eines Menschen hat? Tja, mein lieber Freund, dieser Kameleopard ist kein anderer als Antiochos Epiphanes, Antiochos der Erlauchte, König von Syrien und mächtigster aller Autokraten des Orients. Zwar wird er mitunter Antiochos Epimanes, Antiochos der Tolle, genannt, aber das kommt daher, dass nicht alle Leute seine Verdienste zu würdigen wissen. Sicher ist auch, dass er augenblicklich in der Haut eines Tieres verborgen ist und sein Bestes tut, die Rolle eines Kameleoparden zu spielen. Aber das geschieht nur, damit er umso besser seine Königswürde wahren kann. Überdies ist der Monarch von gigantischer Statur, und das Gewand ist deshalb weder unkleidsam noch allzu groß. Wir dürfen indes annehmen, dass er es nicht angelegt hätte, wäre nicht ein Anlass zu besonderem Gepränge gegeben. Ein solcher, das werden Sie zugeben, ist das Massakrieren von 1000 Juden. Mit welch überlegener Würde stolziert der Monarch auf allen Vieren. Sein Schwanz, wie Sie sehen, wird von seinen beiden Hauptkonkubinen Eline und Argeleis emporgehalten, und seine ganze Erscheinung wäre ungeheuer anziehend, wenn nicht die vorquellenden Augen wären, die ihm sicher noch aus dem Kopf springen werden. Und die sonderbare Farbe seines Gesichts, die durch die Menge Wein, die er hinuntergegossen, undefinierbar geworden ist. Folgen wir ihm nun zum Hippodrom, wohin er seinen Weg nimmt, und lauschen wir dem Triumphgesang, den er anstimmt. Wer ist König außer Epiphanes? Sag es, wer es weiß. Wer ist König außer Epiphanes? Heil ihm, Ruhm und Preis. Keinen gibt es außer Epiphanes, groß ist er allein. Reißt die Tempel nieder, löscht der Sonne Schein. Gut und kraftvoll gesungen. Der Pöbel umjubelt ihn als Dichterfürsten sowie als Zier des Orients, Wonne des Universums und wunderbarsten aller Kameleoparden. Sie haben seinen Erguss mit der Capo rufen bedacht und, hören Sie, er singt es noch einmal. Wenn er im Hippodrom ankommt, wird er mit dem Dichterkranz gekrönt werden, Vorschusslorbeeren für seinen Sieg bei den bevorstehenden Olympischen Spielen. Doch beim Jupiter, was geht denn da in der Menge hinter uns vor? Hinter uns, sagten Sie? Oh, ah, ich verstehe. Mein Freund, es ist gut, dass Sie es rechtzeitig gesagt haben. Lassen Sie uns so schnell wie möglich einen sicheren Ort aufsuchen. Hier, verbergen wir uns unter dem Bogen dieses Aquädukts, und ich will Sie sogleich über die Ursache des Tumults aufklären. Es hat sich so entwickelt, wie ich es habe kommen sehen. Das außergewöhnliche Auftreten des Kameleoparden mit dem Kopf eines Menschen hat offenbar das Schicklichkeitsgefühl beleidigt, das im Allgemeinen den in der Stadt gezähmten wilden Tieren innewohnt. Eine Meuterei ist die Folge. Und wie immer bei solchen Gelegenheiten werden alle menschlichen Anstrengungen, den Mob zu beschwichtigen, vergeblich sein. Mehrere Syrer sind bereits verschlungen worden. Doch die Mehrheit der vierbeinigen Patrioten scheint entschlossen zu sein, den Kameleoparden selbst aufzufressen. Der Dichterfürst, aufgerichtet auf die Hinterhand, rennt deshalb um sein Leben. Seine Höflinge haben ihn im Stich gelassen und seine Konkubinen sind einem so trefflichen Beispiel gefolgt. Wonne des Universums, du bist in einer kläglichen Lage. Zierde des Orients, du läufst Gefahr, kurz und klein gerissen zu werden. Betrachte deshalb nicht so trübselig deinen Schwanz. Ohne Zweifel wird er im Schmutz besudelt werden, da hilft alles nichts. Schau also nicht hinter dich auf seine unvermeidliche Schändung, sondern fasse Mut. Gebrauche mit Kraft deine Beine und eile zum Hippodrom. Vergiss nicht, dass du Antiochos Epiphanes bist, Antiochos der Erlauchte, dazu Dichterfürst, Zierde des Orients, Wonne des Universums und wunderbarste aller Kameleoparden. Himmel, welche Blitzesschnelle du an den Tag legst, welche Begabung, Fersengeld zu geben, du entfaltest. Lauf zu, Fürst! Bravo, Epiphanes! Gut gemacht, Kameleopard! Ruhmreicher Antiochos, er rennt, er springt, er fliegt, pfeilgeschwind, wie von einem Katapult geschossen, naht er dem Hippodrom. Er springt, er schreit, er ist da. Das ist gut. Denn hättest du, Zierde des Orients, auch nur eine halbe Sekunde später die Tore des Amphitheaters erreicht, noch das letzte Bärenjunge in Epidaphne hätte sich an deinem Kadaver gütlich getan. Doch gehen wir. Nehmen wir Abschied. Denn unsere empfindsamen neuzeitlichen Ohren würden dem Höllenlärm nicht gewachsen sein, der nun gleich anheben wird, das Entkommen des Königs zu feiern. Hören Sie nur, es geht schon los. Da, die ganze Stadt ist aus den Fugen. Bestimmt ist dies die volkreichste Stadt des Orients. Was für ein Menschengewimmel, was für ein Wirrwarr von Ständen und Lebensaltern, welche Vielfalt von Konfessionen und Nationen, welche Buntheit von Gewändern, welch Sprachenbabel, welch Tiergeschrei, welch Gedröhn von Instrumenten, welche Menge von Philosophen. Kommen Sie, brechen wir auf. Noch einen Augenblick. Ich sehe einen Riesentumult im Hippodrom. Ich bitte Sie, was hat das zu bedeuten? Das? Oh, nichts weiter. Die edlen und freien Bürger von Epidaphne, tief überzeugt, wie sie versichern, von der Treue, Tapferkeit, Weisheit und Göttlichkeit ihres Königs und überdies noch eben Augenzeugen seiner übermenschlichen Behendigkeit, halten es schlechthin für ihre Pflicht, seine Stirn, die schon die Dichterkrone schmückt, auch noch mit dem Kranz des Siegers im Wettlauf zu krönen. Einem Kranz, den er zweifellos beim Fest der nächsten Olympischen Spiele gewinnen muss und den sie ihm deshalb nun im Voraus verleihen.